Ich bin noch etwas früh. Ich bin ja Brasilianer, nicht Österreicher mehr. Also für Brasilien bin ich früh. Wenn wir sagen 16.35 Uhr und wir kommen um 17 Uhr, dann bin ich noch knapp eine halbe Stunde zu früh. Danke, dass ihr so liebend, vergebend und nachsichtig seid. Ihr seid wirklich tolle Menschen. Okay, ist Zither irgendwo hier? Die Zither ist nie hier. Wo ist sie? Da ist sie. Zither, komm doch mal kurz zu mir, bitte. Bitte. Ich muss mit dir an meiner Seite deinem Mann etwas sagen. Der will halt den Mann fest. Halt ihren Mann jetzt ganz fest. Ja, Ivan, ich liebe diese Frau von ganzem Herzen. Darf ich? Darf ich? Danke. Ich liebe sie total. Ich habe sie das erste Mal in Polen gesehen. Ich habe mich richtig verliebt in deine Frau. Meine Frau hat gesagt, das darf ich, weil es ist eine reine Verliebtsein. Das darf ich. Zita, hör zu. Ich bin dir so vom Herzen dankbar. Jetzt mach ich, das ist dir etwas peinlich, aber das gehört dazu zum Christenleben. Das ist okay. Das erste Mal, als ich mich gesehen habe, da spürte ich in meinem Herz, dass wir zwei irgendwann einmal zusammen einen Weg gehen. Und ich sage es den Menschen nie, ich sage es nicht mal Debbie. Die Direktorin unseres Waisenhauses in Goiânia seit 2 Monaten, ich saß auf meiner Couch vor 7 Jahren und ich wusste, sie wird eines Tages einen in unser Waisenhaus leiten. Ich habe es niemand gesagt. Und ich sah dich das erste Mal. Ich kann mich erinnern, dort in Polen, und ich wusste, dass wir gemeinsam einen Weg zu gehen haben. Und ich habe das einfach den Herrn tun lassen. Wir haben Brasilien Kids geöffnet zusammen. Du hast das letzte Mal organisiert, hier organisiert. Und Leute kommen zu mir und sagen, Reinhard, was kann ich dir helfen? Ich mache in der Schweiz alles, was du machen willst, organisieren. Und ich sage immer, die Zita macht's. Ich werde dir sagen, warum. Nicht nur, weil ich dich so wahnsinnig gern habe, sondern weil ich gelernt habe, wenn Gott verknüpft, dann halte ich fest daran. Und ich bin dir dankbar, ich bin Jesus dankbar, dass er dich an unsere Seite gestellt hat. Aber ich bin dir als Reinhard, als Freund, so dankbar für deine Liebe, deine Freundlichkeit, wie du euer Heim geöffnet hast, wie wir uns wohlfühlen dürfen. Und ich konnte es nicht erwarten, dass Debbie endlich auch mitkommen kann und dich und euch als Familie kennenlernen. Danke, dass du alles hier möglich gemacht hast und gedient hast. Danke, danke, danke, danke. Change the world. Danke. Okay, wer hat das Mikrofon jetzt? Wo ist das zweite Mikrofon? Hier hat es. Okay, der Michael. Und zwar, es wird folgendermaßen gehen. Wenn ihr jetzt eine Frage stellen wollt, dann zeigt ihr einfach auf und es wird euch das Mikrofon gegeben. Ich werde nicht aussuchen, wer die Frage stellt, aus einem ganz einen simplen Grund. Wenn es nicht genügend Zeit gibt und du nicht drankommst, bin nicht ich schuld, sondern derjenige, der das Mikrofon in der Hand hat. Also könnt ihr dann auf den sauer sein, der das Mikrofon hat, nicht auf mich. So schlau bin ich geworden in meinen 61 Jahren. Nein, die Christen sind ja nicht sauer auf anderen. Denn wir haben ja gestern gelernt, Allelon. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Also jeder wird zum anderen sagen, mach du zuerst, mach du zuerst, mach du zuerst. Wenn ich drankomme, ist ja nicht wichtig. Ich hole mir die Lösung vom Heiligen Geist. So klug seid ihr inzwischen schon. Aber nichtsdestotrotz, wir werden jetzt die Zeit nehmen bis zum Ende, dass ihr Fragen stellen könnt. Also einfach die Hand heben und der Michael kommt dann mit dem Mikro zu euch hin. Und Michael, mach dir keinen Druck, keinen Stress. Machst du nicht gut. Okay, ich habe schon lange die Frage in der Offenbarung 1940. Sprich auf Deutsch bitte von mir, weil ich bin ja kein Schweizer, weißt du, ich spreche nicht Schweizerdeutsch. Ich falo Portugies, Spanisch, Deutsch, Englisch, Französisch nicht, okay. Aber Portugiesisch, ein bisschen Spanisch, Flämisch, aber nicht Schweizerdeutsch. Also, in der Offenbarung 1914 steht, die in reines, weißes Gewand gekleideten Herrscharen des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Bin ich das? Sind wir das? Ich glaube schon, weil wir sind ja reingewaschen. Wir sind ja reingewaschen. Okay, ich gebe euch jetzt mal zuerst einmal, machen wir die Spielregeln. Die Spielregeln sind ganz simpel. Ich werde die Fragen beantworten nach bestem Wissen und Gewissen. Erstens. Zweitens, ich werde nie etwas sagen, wovon ich nicht wirklich überzeugt bin. Ich habe mich verschrieben der Ehrlichkeit. Also ich werde ehrlich sein, auch wenn ihr das nicht mögt. Das ist grundsätzlich, das mache ich grundsätzlich so. Na, viele Leute mögen das nicht, wenn man ehrlich ist. Doch. Wischi. Sagt man, in Brasilien sagt man, wischi. Weißt du warum? Viele Leute wollen das, die Bibel sagt, in den letzten Tagen werden sie sich Redner suchen, die in den Ohren kitzeln. Die wollen Ohrenkitzelredner. Ich bin nicht der, ich bin, was ich glaube. Auf jeden Fall. Meine, wie heißt du? Cynthia. Meine liebe Silvia. Meine liebe Silvia, ich kann dir deine Frage nicht beantworten. Ich werde dir sagen, warum. Im Jahr 1982 war ich Experte des Buches der Offenbarung. Ich habe sie studiert, wirklich, hunderte Stunden studiert, von Anfang jeden Vers umgedreht, alle Kommentare gelesen, bis zum geht nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, ich habe jetzt die Offenbarung entschlüsselt. Und dann kam ein interessantes Erlebnis. Ich hörte zwei für mich damals die allergrößten Männer Gottes, für mich damals. Einer, sein Name war Jimmy Swaggart, für den habe ich gearbeitet auch, vollzeitlich. Der andere war, ja, ich habe für Jimmy Swaggart gearbeitet, kennst ihn auch. Und der zweite war Reinhard Bonnke. Der eine hat gepredigt, das weiße Pferd in der Offenbarung ist der Siegeszug des Evangeliums. Der zweite hat gesagt, das weiße Pferd in der Offenbarung ist der Antichrist. Und zu diesem Augenblick habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich mache die Offenbarung zu und von jetzt an bin ich kein Experte mehr. Ich tue das, was die Offenbarung selbst sagt. Gesegnet ist, der liest. Nicht gesegnet, der sie versteht. Und von diesem Augenblick an habe ich folgende Entscheidung getroffen. Ich lese sie und ich brauche nichts verstehen. Fertig aus. Von diesem her, keine Ahnung, ich will es auch gar nicht wissen. Weißt du warum? Weil alle die Experten der Offenbarung, die ich kenne, und ich bin mit einem Mann einige Jahre gegangen, der hat einen dicken Schmöcke geschrieben über die Offenbarung, nach einigen Jahren müssen sie immer revidieren, was sie geglaubt haben, dass es bedeutet hat. Und ich werde sagen, warum. Der Prophet Joel, der stand auf und sagte am Tag zu Pfingsten, das, was hier geschieht, das Reden in anderen Sprachen, ist das, was geschrieben war. Das heißt, die Offenbarung ist nicht zum Spekulieren, was es sein könnte, sondern sie wird sich erfüllen und dann schauen wir zurück und sagen, schau, das ist, was geschrieben steht. Also wenn das geschieht, dann kommst du mir und dann sage ich, schau, das ist es. Vorher weiß ich es leider nicht. Sorry. Nächste Frage. Du hast gestern gesagt, dass du deinem besten Freund, der zu deinem Feind wurde, ja, vergeben hast. Ja. Wie schafft man das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Hör zu, mein erstes Buch, das ich geschrieben habe, heißt Die Kraft zu vergeben. Und zwar, es ist jetzt, okay, ich versuche dir, wie antworte ich das in kurzen Worten? Erstens, was du mal erkennen musst, ist, dass dir vergeben wurde, obwohl du es gar nicht verdient hast. Wenn Jesus dir nicht vergeben hätte, dann wärst du jetzt unterwegs in die Hölle. Das ist das Erste. Das heißt, Vergebung ist ein Geschenk der Gnade und nichts etwas Verdientes. Kein Mensch braucht sich deine Vergebung verdienen, sondern du schenkst sie ihm aus Gnade. Warum? Kolosser sagt Folgendes. Kolosser 3, glaube ich, sagt es. Vergebt einander, so wie Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. Und Leute, die es nicht schaffen zu vergeben, ist meine persönliche Meinung und auch Erfahrung, die haben nie wirklich ergriffen, was es bedeutet hat, dass ihnen vergeben wurde. Und als ich verstanden habe, dass eigentlich ich mir gar nichts verdient hätte, außer die Hölle, selbstgerechte Leute schaffen es nie zu vergeben, weil die glauben immer, dass der hat sich die Vergebung nicht verdient. Nur du hast sie auch nicht verdient, dir wurde sie geschenkt. Und als ich erkannt habe, dass ich die Vergebung empfangen habe als Geschenk, dass ich eigentlich derjenige war, der durch meine Sünden Jesus ins Kreuz genagelt hat, und er hat gesagt, ich schenke dir ein Geschenk, die Vergebung. Und wenn wir im Herzen ergriffen, wie uns vergeben wurde, dann werden wir auch lernen können zu vergeben. Aber vergeben heißt auch nicht, dass wir damit sagen, das, was mir angetan wurde, das spielt das war kein Problem. Ganz im Gegenteil. Und das ist einer für mich auch der Schlüsselpunkte. Leute glauben, wenn sie vergeben, müssen sie damit sagen, es war okay, was der gemacht hat. Das Gegenteil ist die Wahrheit. In dem Augenblick, wo es okay war, was der gemacht hat, gibt es nichts mehr zum Vergeben. Und wahre biblische Vergebung heißt, ihnen in die Augen zu schauen und sagen, du hast gegen mich gesündigt. Das hast du getan. Du hast gegen mich gesündigt. Das müssen wir mal anerkennen. Und viele Leute glauben, Sünde und Tischkehren ist vergeben. Nein, anerkennen, was dir angetan wurde, war falsch und war Sünde. Und dann anzuerkennen, wow, er hat mir vergeben. Auch ich habe gegen ihn gesündigt und er hält mir nichts mehr vor, gar nichts mehr. Und wenn wir im Herzen ergreifen, wie ich gesagt habe, im neuen Bund beginnt alles mit ihm, nichts mit uns. Und niemand kann wahrhaft vom Herzen vergeben, wenn er nicht ergriffen hat, wie ihm vergeben wurde. Und darum, ich würde dich ermutigen, mal nicht das Gesetz zu leben, ich muss vergeben, ich muss vergeben, ich muss vergeben, sondern das zu ergreifen, mir wurde vergeben. Mir wurde tatsächlich vergeben? Mir wurde vergeben? Mir, wow! Und wenn dein Herz ergriffen hat, wie dir vergeben wurde, obwohl du dir nichts davon verdient hast und obwohl Gott dich nie mehr wieder deiner Sünden gedenkt, dann wirst du in deinem Herzen auch dazu bereit sein, der anderen Person zu vergeben. Und das Letzte noch, wenn du einem anderen vergibst, machst du es ja nicht für ihn, du machst es ja für dich. Und in meinem Buch schreibe ich folgenden Satz. Nicht zu vergeben ist, als ob man Gift trinkt und hofft, dass es den anderen umbringt. Und dieser Satz ist für mich eine Wahrheit geworden. Ich habe noch nie eine Person kennengelernt, die nicht wahr vergeben hat und der es gut geht. Es geht dir immer beschissen. Und es geht dir nicht beschissen, weil der dir was Falsches angetan hat. Es geht dir beschissen, weil du ihm noch im Herzen trägst. Und in meinem Buch schreibe ich auch, wenn wir nicht vergeben, dann heften wir uns mit Handschellen an denjenigen, der gegen uns gesündigt hat. Leute sagen, Moment mal, wie ist das? Er ist allgegenwärtig in deinem Herzen. Ständig. Er quält dich Tag und Nacht. Nehmen wir an, dein Ex-Mann, nur eine Annahme, ich kenne dich hier gar nicht. Nehmen wir an, dein Ex-Mann hat dich so tiefst verletzt. Möchtest du mit dem, der dich tief verletzt hat, ständig mit Handketten, Handschellen zusammengefesselt sein? Niemand will das. Unvergebung macht genau das. Es fesselt dich an die Menschen, die dich so tief verletzt haben. Die sitzen immer bei dir im Herzen. Tag und Nacht quälen sie dich. Und wenn wir verstehen, dass wahre Vergebung, das Loslassen, trennt diese Handschellen durch, dann bin ich diese ähnlich los. Alle diese Dinge haben mir geholfen, wahrhaft zu vergeben. Und wir können auch nie heil werden. Wir wollen innere Heilung haben, ohne zu vergeben. Nur das geht nicht. Heilung kommt erst, nachdem wir wahrhaftig gelernt haben, zu vergeben. Und ich sage gern so, knall doch ähnlich die Tür zu deiner Vergangenheit zu. Die ist doch schon vergangen. Vieles könnte man noch sagen. Aber ich weiß nicht, habt ihr mein Buch hier über die Vergebung? Nein? Haben es nicht hier. Aber findest du im Internet die Kraft der Vergebung? Hast du schon gelesen? Wenn immer das Gleiche passiert, ja, das hat ja nichts mit Vergebung zu tun, das hat mit Dummheit zu tun. Sorry. Warum erlaubst du den Leuten immer wieder das Gleiche zu tun? Stell dir vor, ich habe ein Kind in Waisenhaus, das ständig vergewaltigt wird und ich sage, vergib. Ich muss das Problem mal woanders lösen. Ich muss mal sagen, Moment mal, so nicht. Das ist eine simple Sache. Also ich denke nicht, dass bei dir wirklich das Problem Vergebung ist. Das Problem bei dir ist, dass du ständig Dinge erlebst, die du niemals erleben solltest. Und wir Christen haben nicht gelernt, den Leuten in die Augen zu schauen und sagen, nein, ich bin Kind des Allerhöchsten, so nicht. Nein, so nicht. Und das ist ein großes Problem, dass wir glauben, Liebe bedeutet, jeder kann alles tun. Nur das hat mit Liebe gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Liebe positioniert sie. Und wie kannst du den Nächsten lieben wie dich selbst, wenn du dich selbst nicht liebst? Und wenn du dich selbst ständig von anderen herumschicken lässt in jede Ecke, wo sie dich herumschicken wollen, hast du für dich selbst gar keine Liebe und keine Achtung. Dadurch kannst du die anderen gar nicht lieben. Also wenn wir wissen, wer wir sind, fällt es uns ganz leicht, den Leuten in die Augen zu schauen und schauen, mein Lieber, so nicht, mit mir nicht. Also ich würde dir raten, dass du dem Herrn bittest, ich hoffe, ich habe dich nicht verletzt, wenn ich gesagt habe, das ist Dummheit. Gut, das habe ich auch nicht verletzend gemeint. Aber dass du einfach den Herrn sagst, Herr, bitte lehre mich durch deinen Heiligen Geist, wie ich als deine Königstochter würdig leben kann. Und nicht, dass der Teppich bin, auf dem sich irgendwelche Personen, die glauben, sie müssen mich ständig missbrauchen lassen muss. Denn sonst lebst du in einem Teufelskreis. Okay, nächste Frage. Dankeschön. Hallo, Rainer. Okay. Servus. Servus. Bevor ich die Frage stelle, kurz zum Kreis, erklären. Vor 24 Jahren habe ich mich taufen lassen, ne? Bin Christ geworden in einer strengen Pfingstgemeinde, habe den ganzen religiösen Müll mitgemacht, durch deine Predigten über den Neuen Bund haben wir den Neuen Bund gefunden, haben versucht, die PPPB-Regel anzuwenden, aber irgendwo die Beziehung zwischen Gott und mir fühlt sich leer an. Wo macht man jetzt weiter, wenn man gefühlt alles schon probiert hat? Passt. Genau, wo fange ich jetzt an? Setze ich mich in mein Kämmerchen, schlafe wieder ein, wenn ich abends vorm Herrn warte, weil ich einfach müde bin und in der Stille warte. So ein bisschen Frustration da. Genau. Wie fängt man dann als... Ja, das ist eine Frage, die sehr viele Menschen haben. Ich setze mich jetzt mal hin. Das ist eine Frage, die sehr, sehr viele Menschen immer wieder an mich haben. Und zwar, was oft missverstanden wird, wenn ich von der PPPB-Regel spreche, ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, wovon ich rede, okay, von den Gottfakten, also nicht von den Verheißungen Gottes, sondern von den Gottfakten, was Gott uns bereits gegeben hat durch den neuen Bund, davon müssen wir unser Herz überzeugen. Und wir verwenden dann diese Regel an, das heißt, es muss erstens, es muss biblisch sein, nicht irgendetwas, dann muss es persönlich sein, dann muss es positiv sein und in der Gegenwart, in der Präsenz sein. Das heißt zum Beispiel, ich bin geheilt, das ist biblisch, das ist persönlich ich, das ist Gegenwart und das ist positiv, nicht ich bin nicht krank. Denn da wird dein Herz rebellieren und sagen, Moment, du sagst, ich bin nicht krank, das ist logisch, bist du krank. Aber in dem Augenblick, wenn ich meinem Herz erkläre, ich bin geheilt, weil Christus es so getan hat bereits für mich, dann ist das eben der richtige Weg. Aber was ich immer wieder erlebe, ist Folgendes. Leute machen auch das zu einer Technik. Und die Technik ist es das Problem. Das heißt, die BBB-Regel darf keine Technik werden, sondern ich muss verstehen, mein Herz ist leider so verkorkst und das will die richtigen Dinge nicht glauben. Gerade wie du sagst von deinem Hintergrund, religiöse, gesetzliche, strenge Pfingstgemeinde. Und was ich für mich gelernt habe, ist, anstatt versuchen, gleichzeitig 10 Dinge in meinem Herzen zu verändern, nehme ich mal das Wurzelproblem. Denn oft ist es so, dass viele der kleinen Probleme, die sind in Wirklichkeit nur Nebenprobleme, da gibt es ein Wurzelproblem. Und da müssen wir den Heiligen Geist ganz simpel fragen. Heiliger Geist, was ist das wahre Problem in meinem Herzen, dass mein Herz das nicht glauben will? Und er ist der Beste, der uns in diese Sache immer wieder hineinführt. Und ich habe gemerkt, eines der Wurzel, der Kernprobleme jedes menschlichen Herzens ist Mangel an Identität. Dass unser Herz ja gar nicht weiß, wer wir wirklich sind. Und darum habe ich auch die Herzmeditationen genauso speziell begonnen. Wer wir in ihm sind, geliebt, angenommen in ihm. Und wenn dein Herz ergriffen hat, also wirklich dein Herz ergriffen hat, wer du bist, wie er dich sieht, dass du in ihm bereits geliebt, akzeptiert, angenommen bist, wohlgefallen hast und die ganze Gunst hast, die es nur geben kann, dann fällt es dir viel leichter, auch die anderen Dinge zu ergreifen. Wie soll jemand im Herzen ergreifen, ich bin geheilt, wenn er nicht mal ergriffen hat, dass er würdig ist, geheilt zu sein, weil er nicht weiß, wer er ist. Also was ich den Leuten immer wieder rate in so einer Situation, wie eben du es bist, dass frag Heiligen Geist, was ist mein wirkliches Wurzelproblem? Und meistens ist es so, dass es genau da liegt, dass wir nicht mal wissen, wer wir in ihm sind. Und wenn wir mal in ihm bewusst sind, wer wir sind, können wir die anderen Dinge sehr leicht lösen. Zum Beispiel, wie willst du glauben an einen Gott, der heilt, wenn du nicht mal an den Charakter Gottes glauben kannst? Denn wenn ich nicht sicher bin, er ist nur gut, außer gut, gibt es nichts Gutes, tue ich mir schwer auch zu glauben, dass er mich heute heilen wird. Und wir versuchen oft die kleinen Dinge zu lösen und gehen nicht an das Wurzelproblem. Also mein Rat an dich wäre, beginne da daran zu arbeiten. Aber hör auch nicht auf, denn das ist oft auch die Sache, weißt du. Wir haben 30 Jahre lang unser Herz verkorkst mit Religiosität und jetzt nach einer Woche, nach 7 Tagen hat sich das nicht gelöst und dann sagen wir, das funktioniert doch auch nicht. Und das ist das Problem, dass wir nicht beständig dranbleiben an der Veränderung unseres Herzens. Ich habe das zum Beispiel erlebt mit mir. Ich bin religiös erzogen worden bis zum geht nicht mehr. Je ärmer, desto heiliger. Also ein leerer Sack schlaft auch gut, hat meine Mutter immer gesagt. Die Gemeinde hat im Grunde genommen gelehrt, wenn der Pastor arm ist, dann bleibt er schon demütig und heilig. Und es wurde uns beigebracht, rigoros in Armut zu leben. Das war ein Zeichen der Heiligkeit. Und als ich begonnen habe, versuchen, mein Herz zu überzeugen, dass Gott mein Versorger ist, ging das ja gar nicht, weil mein Herz hat geschrien, Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Und ich musste dranbleiben und sagen, Moment, das ist die biblische Wahrheit. Und Gott hat zu mir gesagt, Reinhard, schau die Bibel wirklich an und schreib diese Wahrheit auf dein Herz. Und ich habe Monate nichts getan, als gesagt, das ist die biblische Wahrheit. Meine Frau hat sehr gelitten, weil sie verheiratet war mit einem Mann, der den größten Armutsgeist von Westeuropa gehabt hat. Weißt du, es war kein Problem, Gott zu vertrauen, für große Dinge ein Waisenhaus zu bauen. Aber Gott zu vertrauen, dass er uns etwas auch schenkt, das war für mich nicht möglich. Weil das war in meinem Herzen nicht zugelassen. Es war nicht zugelassen. Und als ich merkte, wie das Gott wehtut, habe ich mein eigenes Herz verändert, bis zu einem Punkt, wo plötzlich mein Herz sich ist. Heute ist das Thema abgeschlossen, weil mein Herz es ergriffen hat. Und darum, gib nicht auf, alle von euch. Hört nicht auf, an eurem Herzen zu arbeiten, bis alles, was Jesus für euch hat, ihr auch ergriffen habt. Okay? Also ich habe noch eine Frage zum Thema Glauben, weil du sagst, Glauben ist ein Geschenk, aber du redest auch von diesem nehmenden Glauben. Und du hast es ja gerade angesprochen, ich kann ja auch mit meinem Herzen entscheiden, ich will glauben. Ja, das hat ja was mit meinem Willen auch zu tun, gegen alle Zweifel, gegen alle Umstände zu sagen, ich entscheide mich zu glauben. Ist das dann auch das Geschenk von Gott, dass ich das entscheide in meinem Herzen, ich krieg's nicht ganz zusammen, dieses Geschenk des Glaubens und dieser nehmende Glaube. Sagst du da noch bitte was? Vielleicht? Natürlich, natürlich. Glauben ist kein Geschenk. Glauben ist ja das Zeitwort. Zeitwort ist ein Wort, das wir tun, etwas, was wir tun. Glaube ist das Geschenk. Das Glaube ist das Hauptwort. Das heißt, von Gott wurde dir der Glaube bereits geschenkt. Und wenn ich vom nehmenden Glauben spreche, dann spreche ich, dass ich jetzt etwas tue. Und der Unterschied ist, wurde mir der Glaube geschenkt oder muss ich den Glauben tun? Nein, du brauchst nichts tun, er wurde dir geschenkt. Aber mit dem, was dir geschenkt wurde, musst du jetzt etwas tun. Und das habe ich versucht zu erklären mit dem Telefon. Das Telefon ist der Glaube, wurde mir geschenkt. Nur wenn ich das Telefon liegen lasse und nicht verwende, bringt das gar nichts. Und der nehmende Glaube ist die Entscheidung, dass ich mit dem, was mir von Gott geschenkt wurde, jetzt etwas tue. Das heißt, du musst dich entscheiden zu glauben, das kann Gott nicht für dich tun. Aber du kannst dich entscheiden, so viel du willst. Du wirst den Glauben nicht bekommen. Den Glauben hat Gott in dein Herz gelegt. Nur was du jetzt mit dem Glauben tust, ist rein eine Willenssache, eine Entscheidungssache. Ganz genau. Also das heißt, der nehmende Glaube ist der Glaube, der dir gegeben wurde, den setzt du jetzt ein, um das zu nehmen, was dir bereits gegeben wurde. Oder vielleicht sollen wir besser sagen, der besitzergreifende Glaube. Wir finden eigentlich kein richtiges deutsches Wort dafür. Wir haben in unserer Gruppe bereits darüber diskutiert. Auf Englisch sagt man die appropriating faith. Der Glaube, der einfach das ergreift, schnappt und an sich reißt. So müsste man das am besten erklären. Also dir wurde der Glaube geschenkt, nur wenn du zu Hause sitzt und sagst, danke, ich habe den Glauben, ändert sich nichts was. Wenn du nicht erkennst, dass dir der Glaube geschenkt wurde und sagst, okay, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das, dann wird das nur religiöse Werke werden. Denn du kannst nur das verwenden, was dir geschenkt wurde. Also du musst erkennen, ich habe Glauben. Wow, ich habe Glauben, ich habe Glauben, ich habe Glauben. Gut, dann verwende ich ihn eben auch. Und das Verwenden des Glaubens ist das Aktive, das, was ich tue. Und dazu muss ich mich im Herzen entscheiden, ganz korrekt. Ist das jetzt klarer für dich? Alles klar, gut, wunderbar. Danke. Ich habe eine Frage zum Thema Ausdauer, Warten, Ausharren. Und zwar, wir haben jetzt alles durch Christus sofort jetzt bekommen. Inwiefern ist es wichtig, Ausdauer zu lernen, ausharren zu können, wenn es auch nicht gleich alles passiert. Also jetzt vielleicht nicht in Bezug auf die Gottfakten, sondern auf Verheißungen. Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Der Apostel Paulus, und ich sage das jetzt mal als meine persönliche Meinung, weil wir haben ja keine Beweise dafür, außer ich in meinem Herz habe mich entschlossen, das zu glauben. Er hat den Hebräerbrief geschrieben. Ihr könnt glauben, es hat der Apollos oder wer auch immer. Für mich hat ihn der Paulus geschrieben. Und daher sage ich, der Paulus, der sagt, ich glaube, es ist im Hebräer Kapitel 6, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber schlagen wir mal Hebräer 6, Vers 10 auf. Vielleicht kommt das hin. Wenn nicht, müssen die suchen, wo der Vers genau steht. Da sagt der Paulus genau über das Ausharren. Nein, ist es nicht, aber es ist auch ein schöner Vers. Schau mal. Gefällt mir auch sehr gut. Auf jeden Fall, der Apostel Paulus sagt, darum seid nicht träge, sondern seid Nachahmer denen, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erlangt haben. Und da gibt uns der Apostel Paulus ein paar ganz einfache Sachen. Erstens, er sagt, sei nicht träge. Und es geht darum, Verheißungen zu erlangen. Und es ist ein Unterschied zwischen, was ich in meinem Buch beschreibe, ich das zwischen Gottes Fakten nenne und Verheißungen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Hebräer 6, Vers 12, zwei Verse habe ich mich geirrt. Ich war knapp dran. Den dritten Platz habe ich, ersten Platz habe ich nicht, aber den dritten Platz hätte ich geschafft. Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld, das Wort im Griechischen ist nicht Geduld, es ist Ausdauer. Das ist das griechische Wort, dass man durch Schwierigkeiten hindurch geht und fokussiert bleibt. So bedeutet das im Griechischen. Die Verheißung erlangt. Und was ist der Unterschied? Das, was ich einen Gottesfakt nenne, das ist in der Bibel klar beschrieben über 80 Mal, in der Vergangenheit, und es hat die Phrase drinnen, in Christus, durch Christus, in ihm, durch ihn. Das heißt, wenn es mir gegeben wurde, ist es keine Verheißung mehr. Dann wurde es bereits auf mein Konto deponiert. Und in dem Augenblick, wo ich das im Herzen ergriffen habe, manifestiert es sich auch in meinem praktischen Leben. Jetzt aber gibt es auch Verheißungen. So viele Verheißungen auch Gott gegeben hat, 2. Korinther 1, Vers 30, die sind 1, Vers 20, sorry, der hat ja gar keine 30 Verse, der 2. Korinther 1. 2. Korinther 1, Vers 20, so viele Verheißungen aber in Gott sind, uns gegeben wurden, die sind Ja und Amen durch Jesus Christus und in ihm. Und daher, Gott zum Lob durch uns. Und daher, eine Verheißung ist etwas, was Gott dir versprochen hat, was du aber nicht weißt, wann es kommen wird. Das weißt du nicht. Zum Beispiel, Gott verheißt dir, ich werde deinen Sohn erretten. Das ist eine Verheißung. Nur wann weißt du nicht? Da musst du jetzt im Glauben und im Ausharren dranbleiben und da musst du feststehen auf dem, was Gott gesagt hat. Wenn es dir gegeben wurde, dann musst du es nehmen. Da gibt es nichts mehr mit Ausdauer. Und das wird sehr oft verwechselt von vielen Christen. Viele Christen glauben, ich muss noch immer mit Ausdauer warten auf meinen Segen. Nein, der Segen wurde dir in Christus geschenkt. Den greifst du jetzt und dann manifestiert er sich in deinem täglichen Leben, in egal welchem Bereich. Aber wenn Gott zu dir eine Verheißung gibt, zum Beispiel, Gott hat mir verheißen, dass er mich im deutschsprachigen Raum ganz großartig verwenden wird. Das hat er mir verheißen vor vielen, vielen, vielen Jahren. Da musste ich feststehen, im Ausharren, in der Ausdauer, die Verheißung nie loslassen und die habe ich auch nie losgelassen. Eines Tages wird Reinhard eine Stimme sein zum deutschsprachigen Volk. Und plötzlich, nach langer, langer Zeit, geschieht es auch und heute lebe ich darinnen. Und darum, wenn es Verheißung ist, lass sie nicht los, verliere sie nicht aus den Augen, hab Ausdauer, geh durch was es auch immer geht. In meinem Buch, prophetisch, wie man mit dem Prophetischen richtig umgeht, da schreibe ich über die Straße des Widerspruchs. Und die Straße des Widerspruchs ist oft so, Gott sagt dir was und dann scheint aber das Gegenteil zu geschehen. Und da müssen wir mit Ausdauer dranbleiben und durchgehen und sagen, er hat es gesagt, das genügt mir, ich gehe dahin, sei es heute, sei es morgen, sei es übermorgen, sei es in 10 Jahren, sei es in 20 Jahren, ist mir eigentlich egal. Er hat es gesagt, also ist es in meinem Herzen eine Realität und da bleibe ich dran. Okay? Sit up here with me. Du, Michael, tust mir einen Gefallen, gib dem Fritz mal das Mikrofon. Der Fritz hatte am Freitag eine Frage und hier, in der ersten Reihe. Ich mach kurz unter. Am Freitag hatte er eine Frage und ich habe es nicht bis jetzt geschafft, ihm die Frage zu beantworten, weil der Mann hat gedient. Okay, im Matthäus 26 steht, ist es dir nicht klar, dass ich meinen Vater um ein ganzes Heer Engel bitten könnte. Er würde mir die sofort schicken. Und da habe ich schon gehört, dass daraus die Lehre ist, man kann die Engel nicht direkt, man müsse aufgrund dieses Verses immer das über den Vater machen. Man kann also nur den Vater bitten, dass er Engel schickt. Man kann nicht zu den Engeln direkt sprechen oder sie bitten. Ja, dann soll jeder machen, was er glaubt. Also, wenn die Leute glauben, sie sollen nur den Vater bitten, dann sollen sie den Vater halt bitten. Ich rede mit meinen Engeln, denn sie sind meine eigenen Diener. Und ich kann auf eine einzige Aussage, die Jesus gemacht hat, keine Lehre aufbauen. Das hat Jesus so gesagt. Die Bibel zeigt, es gibt keine einzige Bibelstelle, wo drinnen steht, ein Christ darf seinen Engel keine Befehle geben. Das steht nirgends drin in der Bibel. Und nachdem es die Bibel nicht verbietet, kann ich nicht auf eine Aussage von Jesus eine Doktrin aufbauen. Aber ich stehe das den Leuten zu. Wenn Leute sagen, ich darf es nicht, weil hier steht es, dann sage ich zu den Leuten, dann mach's doch auf keinen Fall. Wenn du es nicht darfst, mach's nicht. Für mich steht das nicht so drin, also mache ich's. Also wenn ich könnte euch Geschichten erzählen, wahrscheinlich bis morgen in der Früh, von Wundern, die ich erlebt habe, bis zur Bewahrung und so weiter und so fort, weil ich meinen Engel geboten habe, etwas zu tun. Für mich ist das eine simple Sache, aber ich möchte jetzt hier nicht irgendwo Chaos verursachen, auf keinen Fall. Wenn die Bibel sagt, die Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt für die, die die Erben des Heils sind, das sind wir. Das heißt, die Engel sind dienstbare Geister, die sind Diener. Wir sind denen, die sie dienen. Wenn ich meinem Diener nicht sagen darf, was er tun soll, zweite Frage. Ich sage den Christen immer, habt ihr irgendwann schon mal Dämonen ausgetrieben? Und die meisten sagen, ja. Und wenn ich zu ihnen die Frage stelle, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr den Vater gebeten, dass er Dämonen austreibt? Und die sagen, nein, wir sagen, geh. Und ich sage, mit dem bösen Engel darfst du Befehle geben, den guten Engel nicht. Weil Dämonen sind ja nichts außer gefallene Engel. Also ich darf den gefallenen Engel, gebe ich den Befehl, aber den guten Engel, mit dem darf ich ja nichts reden. Und auf unserer Schule zeige ich denen Bibelstelle über Bibelstelle über Bibelstelle über Bibelstelle, wo Menschen mit Engeln kommuniziert haben. Maria zum Beispiel, der Engel kommt zu Maria und Maria führt ein Gespräch mit dem Engel. Na, so, und wie soll das geschehen? Weiß ich ja gar nicht. Und dann kommen die Leute und sagen, mit Engel darf man nicht reden. Sag das der Maria, sag das dem Josef, sag das dem Daniel, sag das vielen Leuten der Bibel, die tatsächlich mit Engeln kommuniziert haben. Also wenn du alle Bibelstellen durchschaust, die über Engel reden, und ich habe das gemacht, ich mache hier meine Hausaufgabe, wenn ich auf unserer Schule lehre, jede einzelne Bibelstelle, wo ein Engel erwähnt wird, habe ich mir durchgeschaut, im Griechischen und im Hebräischen. Für mich ist es klipp und klar, dass die Engel und wir zusammenarbeiten, um Gottes wunderbaren Plan auf dieser Erde zu erfüllen. Wir arbeiten zusammen. Natürlich kommt dann immer das Extrem, Leute geben den Engel Befehle, machen ein Spiel daraus. Nur weil Leute Dummheiten machen, heißt das nicht, dass ich nicht das so leben werde, wie ich es von Gott für richtig empfinde. Unser Fokus bleibt Jesus, keine Frage. Wir werden nie Engel anbeten, Jesus und Jesus und Jesus bleibt unser Fokus. Aber von meinem Verständnis her ist es schon klar, 1. Korinther 6 zum Beispiel, wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Wenn ich den Engel richte, heißt das, ich bin über dem Engel, der Engel ist unter mir. Und da gibt es noch viele andere Aussagen. Also für mich, ich darf's. Aber wenn es einer glaubt, der darf's nicht, ich versuche nie zu sagen, nein, das ist falsch. Ich sage, dann mach's doch nicht. Okay? Danke. Sorry, Michael, dass ich da übernommen habe für kurz. Aber seit Freitag hat er gewartet, der arme Fritz. Ich habe auch eine Frage zum Glauben, also respektive zum Unglauben. Als Jesus auf der Erde lebte, hat er ja immer wieder den Unglauben angeprangert. Und in der Bibel heißt es auch, ohne Gott, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Jetzt ist meine Frage, die Wichtigkeit des Glaubens. Also ist es so, dass Jesus dann den Unglauben von uns anprangen wird? Oder wie siehst du das? Ja, nur noch kurz hier zum Einzublenden. Hört zu, meine lieben Freunde. Ich bin nicht die Wahrheit. Ich habe die Wahrheit. Aber die heißt Jesus Christus. Also meine Antworten sind einfach meine Verständnisse. Ich möchte das klipp und klar machen. Was ich sage, ihr dürft es nicht als bare Münze nehmen. Ihr müsst nach Hause gehen, ihr müsst nachschauen in der Bibel, ihr müsst dem Heiligen Geist sagen, hat der Reinhard recht oder hat uns der Dummheit erzählt? Also ihr müsst das machen, nicht ich gebe euch die Freiheit. Ihr müsst selbst in eurem Herzen glauben, was ihr mit dem Heiligen Geist und dem Studium der Bibel zu überzeugen gekommen seid. Das möchte ich, das will ich. Ich will, dass ihr reif werdet und zur Reife kommt. Okay? Dann gebe ich euch gerne Antworten. Also ich bin persönlich davon überzeugt, ja, Hebräer 11, Vers 6, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Und als Jesus auf diese Erde ging, hat er ständig zwei Dinge konfrontiert. Er hat den Sünder und die Sünde hat er in Wirklichkeit nicht konfrontiert. Er kam, um die Sünde zu lieben und zu retten. Was er konfrontiert hat, war die Religiosität, die Pharisäer, die Gesetzeslehrer und den Unglauben im Leben der Jünger. Er hat hier und da mal ein Charakterproblem angestoßen. Ah, wisst ihr nicht, dass ihr nicht versuchen sollt, der Größte zu sein? Aber im Grunde genommen hat Jesus ständig ihren Unglauben getadelt. Und da sagte er sogar solche Sachen: Wie lange soll ich doch noch bei euch bleiben, ihr ungläubiges Gesindel? Hat er so ungefähr gesagt. Und warum hat Jesus das ständig so getan? Erstens, er hat das Religiöse angekreidet, aus einem simplen Grund. Er hat gesagt, ihr legt ihnen Lasten auf, die sie nicht tragen können. Und ihr rührt auch keinen Finger. Weißt du, und das bricht das Herz. Jesus, wenn wir Menschen Lasten auflegen, die sie nicht tragen können. Und darum hat er ständig die Religiosität konfrontiert. Denn das legt den Menschen Lasten auf. Und er hat gesagt, komm her zu mir, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Meine Last ist leicht. Und darum, ich bin überzeugt, dass Jesus richtig traurig ist, wenn Religiosität Menschen Lasten auferlegt. Jesus will nicht, dass wir mit verrückten religiösen Lasten durch unser Leben leben. Er will, dass wir in Freiheit leben, so wie er für uns es geplant hat. Und mit Unglauben ist es genau das Gleiche. Warum hat Jesus ständig den Unglauben konfrontiert? Weil die einzige Art und Weise, dass wir alles erleben können, was er Jesus Christus für uns bereitet hat, ist durch Glauben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Epheser 2, Vers 8, aus Gnaden seid ihr rettet durch den Glauben, nicht aus euch selbst, es ist die Gabe Gottes. Das heißt, Gott hat uns den Glauben gegeben, damit wir auch die Rettung annehmen können. Und wenn du nur einmal daran denkst, stell dir mal vor, wisst ihr, ich wünschte mir so sehr, dass es irgendein Mensch auf dieser Welt schafft, die Leiden Jesus tatsächlich uns vor Augen zu malen. Paulus hat gesagt, ich habe euch Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Wir nehmen oft das, was Jesus getan hat durch den neuen Bund, als eine leichte Sache. Es hat ihm so viel gekostet. Nicht nur hat er gelitten körperlich, er war 3 Tage geistlich tot, getrennt von seinem geliebten Vater in der Hades, im Totenreich. Und wenn wir denken daran, dass wenn wir nicht im Glauben ergreifen, was Gott für uns getan hat durch Jesus Christus, ist es so, und ich sage euch das, wie Gott mir das gesagt hat. Als er mich aufweckte diese Nacht und sagte, Reinhard, wenn meine Kinder nicht in diesem besitzergreifenden Glauben leben, dann ist es so, als sie so hinschreiten zum Kreuz, wo mein Sohn gelitten hat, und ihn ins Gesicht spucken und ihn ohrfeigen und sie sagen, ich glaube nicht für alles, was du für mich bezahlt hast. Und das tut mir so weh. Und wisst ihr, und seit diesem Moment hat es, ich habe diese Schmerzen gespürt. Wie muss es den Vater wehtun, dass er seinen Sohn so sehr leiden hat lassen und aus unserem stinkigen Unglauben nehmen wir das nicht, was uns gehört. Ja, das tut ihm weh. Ja, das bricht ihm das Herz. Ja, darunter leidet Gott. Da bin ich ganz, ganz sicher. Und darum, wir müssen alles tun, um im Leben im Glauben zu leben. Unser Leben aus eigener Kraft, Leben aus wir schaffen es, wir machen, das tut dem Vater tief im Herzen weh. Wir müssen, was wir können, ständig uns beim Riemen reißen und sagen, Herr Jesus, ich will aus Glauben leben. Der Anfänger und Vollender des Glaubens, der Gerechte wird aus Glauben leben, sagt die Bibel 4-mal. Wir haben es so gemacht, der Gerechte wird aus Glauben errettet und dann wurschtelt er sich durchs Leben hindurch, bis er in den Himmel kommt. Nein, der Gerechte wird aus Glauben leben. Glauben muss ein Lebensstil werden. Das muss so werden wie das Amen im Gebet, ein Lebensstil des Glaubens. Im Druck muss die erste Entscheidung aus unserem Herzen eine Entscheidung des Glaubens sein und nicht eine rationale Entscheidung, wie ich mein Problem löse. Sonst schmerzt das unserem Herrn. Sprich. Okay, ich habe eine Frage zum Thema Unterscheidung von prophetischen Eindrücken und falschem Herzensglauben. Zum Beispiel, ich nehme jetzt Autounfall als Beispiel. Ich denke, ich sollte nicht diese Straße lang fahren, weil ich habe da vielleicht einen Unfall. Dann fahre ich trotzdem und habe den Unfall. Jetzt ist für mich so wichtig, den Unterschied zu kennen. Ist das jetzt ein prophetischer Eindruck? Wie kann ich unterscheiden, das ist ein prophetischer Eindruck, Gott hat zu mir gesprochen und das ist einfach falscher Herzensglaube? Wow, das ist eine komplizierte Frage. Wenn ich das wissen würde, würde ich es dir antworten. Leute sagen immer zu mir, Reinhard, wenn du ein prophetisches Wort weitergibst, wie weißt du, dass das von Gott ist? Sage ich weiß es nicht. Ich gebe es einfach weiter. Aber was ist, wenn das aus dir ist? Sage ich ihr, dann sage ich, sorry, tut mir leid. Weißt du, die einzige Art und Weise, die Bibel sagt Folgendes, weil wir schon über das Prophetisches reden. Die Bibel sagt, der weissagt, der weissagt dem Glauben gemäß. Was bedeutet das? Du musst lernen, im Glauben zu leben und im Glauben zu unterscheiden, hat Gott gesprochen oder bin es ich selbst? Und was wir wollen, ist immer, wir wollen eine ganz einfache Lösung. So, der Reinhard sagt, 1, 2, 3, an diesem Muster erkennst du, dass es im Herz ist. 4, 5, 6, erkennst du, dass es vom Heiligen Geist ein prophetischer Eindruck ist. Nur, die einzige Art und Weise, wie du das wirklich erkennen kannst, ist, indem du einfach das Leben lebst und praktizierst. Wir Christen wollen ja nicht praktizieren, weil praktizieren hat zu tun mit Fehlern machen. Und Fehler machen dürfen wir Christen nicht, also praktizieren wir nicht, darum lernen wir nicht. Und dann bleiben wir jahrzehntelang ganz einfache Christen, die niemals reifen werden. Also was ich dir raten würde ist, wenn du denkst, du hast diesen Eindruck vom Herrn, dann geh dem nach. Wenn es falsch war, sagst, ups, das war doch nicht vom Herrn, jetzt kann ich lernen. Wenn es sich so anfühlt, dann ist es nicht vom Herrn, wenn es sich so anfühlt, dann ist es vom Herrn. So habe ich begonnen im Prophetischen zu leben, dass ich einfach mich hinausgewagt habe, den Eindrücken gefolgt bin und dann gelernt habe, wenn ich einen Fehler gemacht habe und gelernt habe, oh, das war doch der Herr. Und wir müssen einfach lernen im Praktischen, im Handeln, ohne Angst haben, Fehler zu machen. Meinen Schülern auf der prophetischen Schule, denen sage ich immer Folgendes, tut mir einen Gefallen und macht Fehler. Bitte. Warum sage ich das? Weil die, die keine Fehler machen, die versuchen nichts. Und die, die nicht versuchen, die machen nichts. Drum, mach Fehler, aber hab die Demut, von deinen Fehlern zu lernen und dann nicht religiös zu sagen, ah, der Grund war es, sondern zu sagen, nein, ich habe gedacht, es war Gott und es war nicht Gott. Sorry, und ich bin dabei, weiter zu lernen. Und wenn du diese demütige Haltung hast, dann wirst du persönlich lernen zu unterscheiden, was bist du und was ist Gott, was bist du und was ist der Heilige Geist. Und für mich ein wichtiger Schlüssel war, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Also erstens mal keine Angst vor Fehler machen und einfach üben. Ganz einfach üben. Ich habe die Gemeinden, die wir in Österreich gegründet haben, habe ich Folgendes gesagt. Hier ist der Übungsplatz für das Prophetische. Denn die Gemeinde ist ein großes Kissen. Wenn du reinfällst, tust dich nicht weh. Wenn du rausgehst auf die Straßen zum Ungläubigen, gibst denen einen prophetischen Eindruck, ein sehr detailliertes Wort, erkenntest, das geht in die Hose, machst viel kaputt. Hier machst nichts kaputt, weil keiner richtet dich, keiner urteilt dich, jeder liebt dich weiterhin, hier darfst du lernen. So haben wir unsere Gemeinden eben gegründet und aufgebaut. Und drum, ich bin ein großer Fan von praktizieren, üben, dem nachgehen, die Leute freilassen, lass die Leute wachsen und mach einfach. Und ein wichtiger Schlüssel für mich war ganz simpel, jeden Tag, heute wieder, jeden einzelnen Tag meines Lebens mache ich so, Jesus, ich gebe mich dir 100% hin. Ich liefere mich dir aus. Nicht Reinhard lebt, Christus lebt. Und wenn du in dieser ständigen, völligen Hingabe lebst, dann merkst du, dass hier in deinem Herzen gar nicht mehr dieses ganze Wirrwarr ist. Denn er ist der Fokus und nicht mehr du. Okay? Moment. Meine Frau, setz dich doch rauf zu mir. Sie will nicht. Okay, die Debbie hat so viel Weisheit, da ist dir meine Weisheit nichts dagegen. Sorry. No, it's okay. Ich wollte nur zu... No, ich würde nur was sagen zu das Fehler machen. Einmal waren wir in England und das war eine Gemeinde von 200 Leuten und wir haben prophetisch gedient und ich habe gesagt, ich glaube, der Herr hat mir ein Wort für Grace gegeben. Ist ein Grace hier? Irgendjemand mit dem Namen Grace? Da war kein Mensch. 200 Leute, nicht ein einziger Grace. Ich habe gesagt, oh, okay, aber das war nicht der Herr, ich habe Fehler gemacht. Entschuldigung. Und dann bin ich weitergegangen mit etwas anderes. Und da war eine Freundin von uns, sie ist da drinnen gesessen und sie hat gesagt, ist okay, Debbie hat einen Fehler gemacht. Ist okay, wenn wir Fehler machen? Oh, dann kann ich auch Weissagen. Ich kann auch weissagen, aber ich kann auch Fehler machen. Und heute mag sie ist wirklich stark in der Prophetische, was sie angefangen, weil jemand Fehler gemacht hat. Also, hab keine Angst, Fehler zu machen, es kann der anderen gut tun. Siehst du, was diese Frau für Weisheit hat? Okay, nächste Frage. Ja. Süß ist sie, meine Frau. Darum esse ich nicht Süßes, weil ich schon so viel Süßes habe, das wäre zu viel. Du hast uns ja immer wieder von dem Leben im Neuen Bund erklärt und auch diese Tage uns wunderbar hineingenommen. Nun sind wir persönlich erleben eben oder in einer Gemeindesituation, wo jetzt der Neue Bund nicht, also gemeindeweit gelebt wird. Und wir fragen uns in unserem Herzen, Jesus, wie können wir den Neuen Bund auch leben mit Geschwistern? Wie geht es? Ich frage mich, passt dieser neue Wein in den alten Schlauch oder ist das ein Sauerteig, der dann doch durchsäuert? Gibt es Erfahrungswerte, wie das also von dem persönlichen Leben dann ins Gemeinschaftsleben, ins Gemeindeleben hineinfindet? Das ist eine sehr, sehr, sehr, sehr komplexe, schwierige Frage, die sich tausende Menschen auf der ganzen Welt stellen und mir auch immer wieder gestellt haben. Und zwar erstens, jeder muss persönlich für sich entscheiden, wo sein Platz ist. Das kann kein anderer Mensch für sich entscheiden. Solange das der Platz ist, ist das der Platz. Und wenn irgendwann du vom Herrn spürst, ist nicht mehr der Platz, diese Entscheidung müsst ihr persönlich treffen. Ich war zum Beispiel Teil einer Mega-Gemeinde in Brasilien, habe das geliebt, geliebt, geliebt, wirklich. War eine der angesehensten Persönlichkeiten in diesem Netzwerk von 1000 Gemeinden. Und unsere Gemeinde hatte 20.000 Mitglieder. Und dann kamen sehr viele Veränderungen. Das war eben wie dieser Mann dann auch einer der zwei Gründer, der dann in diese Sünde gefallen ist. Dann gab es Krach zwischen diesen beiden. Und dann wurden mir Bedingungen auferlegt, die ich nicht erfüllen wollte. Das heißt, mir wurde gesagt, ich darf mit diesem Mann kein Wort mehr reden. Auch nicht, ich darf nicht mehr. Und da habe ich gesagt, ich werde niemals mein Herz von meinem Bruder verschließen. Das ist mir egal, was der gemacht hat. Er ist mein Bruder. Ich werde ihn lieben, ich werde versuchen, ihn wiederherzustellen. Dann wurde mir gesagt, wenn du weiterhin irgendwelchen Kontakt mit ihm hast, kannst du nicht mehr Teil unserer Gemeinde sein. Habe ich gesagt, okay, tschüss. Das war für mich, ich brauche nicht darüber nachdenken. Aber jeder muss das persönlich für sich wissen. Aber was ich dir raten würde in dieser Situation, ist einmal Folgendes. Erstens, ihr lebt das für euch. Und lasst dein Leben lauter sprechen wie die Worte. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen immer die anderen ehren. Das heißt, wenn das, was ich jetzt ergriffen habe in meinem Herzen, die anderen unehrt und die anderen kaputt macht und Zwietracht bringt, dann finde ich, es ist besser, dass wir ehrlich und aufrichtig sind und dass wir mit der Leiterschaft ein Gespräch suchen und sagen, hör zu, wir haben das vom Wort so klipp und klar erkannt, dieses, jenes. Wenn die Leiterschaft sagt, schön, dass ihr das erkannt habt, wir erkennen es nicht, aber okay, dann ist das wunderbar, man kann das ja so in dieser Einheit leben. Aber wenn es einen Zwietracht bringt, dass die Leiterschaft sagt, nein, falsch, das wollen wir, das dürfen wir nicht, und du musst jetzt Sonntag für Sonntag dein eigenes Gewissen vergewaltigen, um noch dort mit diesen Geschwistern zu sein, dann würde ich sagen, wie Paulus sagt, zur Einheit hat Christus uns berufen, zu Frieden hat er uns berufen. Dann würde ich sagen, es ist besser, dass man in Frieden lebt, die Leute segnet, die Leute liebt, die Leute annimmt, aber eben nicht in diese Situation verharrt. Denn dann bringt man nur Entzweiung. Entzweiung bringt nur Chaos. Das bringt immer nur Chaos. Und von dem her, ich würde es mal leben, also das ganz normal ausleben und lass das zu den anderen sprechen. Und wenn Leute dann hungrig werden, wenn ihr in eurem Freundekreis einfach sagt, schau, das haben wir so erkannt. Wenn der Herr da wunderbare Werke tut, weil die Herzen der Menschen offen sind, freu dich. Und wenn ihr merkt, dass alles verschlossen ist, dann müsst ihr eben, oft muss man dann die Entscheidung treffen, bin ich bereit, alles, was der Herr mir gegeben hat, zu opfern auf den Altar der Einheit, was dann in Wirklichkeit keine Einheit ist, für mich nicht. Denn Einheit ist, wo Christus das Zentrum ist. Für mich ist die wahre Einheit, ich arbeite mit Leuten zum Beispiel zusammen, wir haben theologische Ansichten, die nicht konträr sind. Wir leben in herrlichster Einheit zusammen. Weil wir gelernt haben, solange Christus das Zentrum ist, ist Einheit da. Und von diesem her, ich bin ein großer Gegner von dieser Zwietracht, diesen Spaltungen, Bruder gegen Bruder. Ich bin im neuen Bund, er ist im alten Bund. Das ist doch nie im Sinne unseres Herrn. Im Sinne unseres Herrn ist, dass wir in Liebe, Ehre und Achten füreinander wandeln. Und du musst eben mit diesen Leuten wandeln, mit denen du das gut wandeln kannst. Okay? Hallo Rainer, you know how it sounds. This is not a question really, this is almost a bitte. I would really appreciate if you would write a book about how to raise children in a new covenant. Because for me this is a difficult situation. Sometimes I need some guidance there. So maybe you have a new vision. Sie hat mich gebeten, ein Buch zu schreiben, wie man Kinder im neuen Bund aufzieht. Okay, ich werde es im Herzen bewegen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das tun werde. Da bin ich nicht der Experte. Dennis Silk hat ein geniales Buch geschrieben über Kindererziehung. Loving Your Kids on Purpose. Dennis Silk, such das Buch. Ich habe das Buch leider viel zu spät gelesen, da waren meine Söhne schon groß. Ich wünschte, ich hätte es gelesen, als meine Söhne ganz klein waren. Aber ich habe immer gesagt, der Herr war so gnädig zu uns, er hat uns eine zweite Chance gegeben mit unserem Clayton. Jetzt können wir endlich das, was wir falsch gemacht haben mit der Erziehung unserer eigenen Söhne, können wir jetzt richtig machen. Aber wirklich, Danny Silk, Loving Your Kids on Purpose. Danny Silk ist für mich einer der Top-Personen, die ich persönlich kenne, was Familie und christliche Familie und neuer Bund und Gnade betrifft. Also der macht es viel besser, als ich es je machen könnte. Was ist für dich der Unterschied zwischen dem prophetischen Amt im Epheser 4, 11 und der prophetischen Gabe? Sehr gute Frage. Ich beschreibe das sehr klipp und klar und ausführlich in meinem Buch Umgang mit dem Prophetischen. Und ich werde es dir hier in kurzer Worte erklären. Die prophetische Gabe ist für jeden einzelnen Christen verfügbar. Das heißt, die Bibel sagt in 1. Korinther 14, Vers 31, da sagt es, alle können weissagen. Einer nach dem anderen, dass alle erbaut werden. Das heißt, jeder einzelne Christ kann in dieser prophetischen Gabe wirken. Die Bibel sagt in 1. Korinther 14, strebet nach der Liebe, trachtet nach den Gaben oder nach den Geistlichen, heißt es eigentlich im Urtext, das Wort Gaben ist nicht drinnen, besonders, dass ihr weissagen möchtet. Niemals würde die Bibel sagen, dass wir uns ausstrecken sollen nach Weissagung, wenn wir nicht weissagen könnten. Das heißt, von anderen Bibelstellen, auch im 1. Korinther 12, ist es klipp und klar, jeder Christ kann in der prophetischen Gabe fließen. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Prophet? Epheser 4, Vers 11. Darum, er ist auf, wir kennen ja den Kontext, er ist hinaufgefahren in den Himmel, und er gab Gaben an den Menschen. Er gab Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Auferbauung des Leibes, zur Zurüstung zum Werke des Dienstes. Das heißt, die primäre Aufgabe des Propheten ist es nicht, prophetisch zu reden. Und das ist der Fehler, den von meinem Verständnis her so viele machen. Sie nehmen den alttestamentlichen Propheten als Model für den neutestamentlichen Propheten. Nur das Alte Testament ist vorbei. Stell dir vor, ich bin Prophet, das bin ich mir klar. Stell dir vor, ich wäre ein alttestamentlicher Prophet. Der alttestamentliche Prophet, der musste mit Code, Menschencode, musste er Brot backen. Der andere musste nackt herumgehen. Stell dir vor, ich komme nackt hierher. Hört mir keiner mehr zu. Der andere musste eine Prostituierte heiraten. Stell dir vor, ich komme hierher und sage, hey Michael, habt ihr eine Hure in der Stadt? Bitte führ mich hin. Sie würde sagen, da hier predigst du nicht mehr. Gott hat mir das aufgetragen, ich bin Prophet. Das war der Hosea. All diese Dinge sind geschehen. Warum? Weil im Alten Testament der Prophet hatte eine völlig andere Rolle wie der im Neuen Testament. Im Neuen Testament ist die Rolle des Propheten klar definiert, nämlich zur Zurüstung der Gemeinde zum Werk des Dienstes. Der Prophet kann sich nicht aussuchen, ob er Prophet ist. Warum? Jesus gab in die Gemeinde die Propheten. Das heißt, du kannst 1000 Jahre lang fasten und beten und schreien, Gott, mach mich zum Propheten. Gott sagt, ich habe schon längst entschieden, wer Prophet ist und wer nicht. Es ist seine Entscheidung. Aber zu prophezeien oder zu weissagen ist unsere Entscheidung. Wenn wir uns danach ausstrecken, werden wir darin lernen zu fließen. Und wenn der prophetische Dienst im Neuen Testament wahrhaftig so wirkt, wie er sein sollte, von Gottes Sicht her, dann würden alle im Prophetischen fließen. Weil er rüstet sie ja zu zum Werk des Dienstes. In allen Gemeinden, wo wir in Österreich gegründet haben, mussten wir die Leute sagen, hört auf, prophetisch zu reden, wir haben keine Zeit mehr. Die Leute wollen irgendwann nach Hause gehen. Ihr trefft euch in den Häusern und macht das. Warum? Weil ich als Prophet die Leute zugerüstet habe, ganz natürlich im Prophetischen zu wirken. Also der grundsätzliche Unterschied ist, die Gabe der Prophetie, jeder kann prophetisch reden durch den Heiligen Geist. Der Prophet ist primär dafür gedacht, dass er Zurüstung bringt, damit der ganze Leib prophetisch auch wirken kann und aktiv sein. Zusätzlich, natürlich wird er das auch in der Praxis tun, das heißt, er wird auch prophetisch reden. Natürlich wird Gott ihm auch oft dazu verwenden, dass er gewisse Schlüsselevente deklariert und sieht, aber der primäre Aufgabe ist nicht zu prophezeien, was geschehen wird, sondern das Volk zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Das ist die primäre Aufgabe des Propheten im Neuen Testament. So sehe ich das. Gerne. Lieber Reinhard, kannst du nochmal das irgendwie zusammenfassen? Ich habe das gestern irgendwie ein bisschen im Herzen begriffen, dass der Neubund so viel größer ist als die Gnade, was auch meinen Schulterschmerz dann sehr verändert hat, eben mit diesem Tragen. Also dass Jesus ja zu 100% alles gegeben hat, aber ich kann es noch nicht in Worte fassen, was okay. ist die Gnade und was ist, ja. also was ist so viel größer. Ja, Gnade ist ja etwas ganz Phänomenales, Wunderbares, was ich weiß nicht, ob wir das je wirklich ergreifen können, wie gewaltig die Gnade Gottes ist. Aber was ist der Unterschied zwischen dem neuen Bund und der Gnade? Die Gnade, die finden wir auch schon im Alten Testament. Noah fand Gnade bei Gott. Im Buch Esra steht, dass Gnade für eine gewisse Zeit gegeben wurde. Also die Gnade ist eine Sache, die begrenzt ist. Wir leben jetzt, wie es in der Lehre von den Zeitabschnitten, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, auf Dispensations, auf jeden Fall. Da wird das genannt, wir leben jetzt im Zeitalter der Gnade. Nur, das wird irgendwann einmal zu Ende sein. Was ist der Unterschied? Der Bund ist nicht nur eine begrenzte Sache, sondern Gott hat einen völlig neuen Bund gemacht. Er und Jesus Christus und wir wurden in Christus hineinversetzt und die Bibel sagt, das ist der ewige Friedensbund. Das heißt, der ewige Friedensbund, das wird nie zu Ende sein. In alle Ewigkeit werden wir Gott genießen aufgrund des Bundes, den er gemacht hat. Und wenn wir das mal verstehen, dass ein Bund bedeutet in Wirklichkeit ganz einfach ausgedrückt, die Art und Weise, wie zwei miteinander umgehen müssen, da wird alles klar definiert. Und Gott kann mit uns heute nicht mehr auf eine andere Art und Weise handeln, wenn wir im Glauben sind an den neuen Bund, das ist ja die Voraussetzung, als so, dass wir in Christus sind. Das heißt, Gott kann nicht schauen auf mich und sagen, Rainer, das gefällt mir nicht, was du tust, also jetzt werde ich dich mal richten dafür. Wenn ich in meinem Glauben an den neuen Bund, an das verbrachte Werk lebe, sieht Gott mich in Jesus Christus. Darum sieht er mich ja ganz anders, wie oft wir uns sehen. Er sieht mich vollkommen, er sieht mich rein, er sieht mich heilig, er sieht mich als Neuschöpfung, er sieht mich wiederhergestellt. Und Jesus wird mich immer gemäß dem Bund behandeln. Er wird mir so umgehen, wie er es in seinem Bund auch festgeschrieben hat. Und das ist unbegrenzt, ist unabhängig, hört nie auf, ist der ewige Friedensbund, wie der Prophet Jesaja es so wunderbar beschreibt. Hügeln mögen wanken und Berge vergehen, aber mein ewiger Friedensbund wird nie vergehen. Und der Bund ist diese ewige Sache, die vor Grundlegung der Welt im Herzen Gottes war und die er immer schon für uns haben wollte, während die Gnade eben eine beschränkte und begrenzte Sache ist. Ich habe noch eine Frage dazu. Paulus endet immer in den Briefen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geiste, Brüder. Ist das falsch übersetzt oder sei? Nein, folge. Sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Wenn der Apostel Paulus, es war ein sehr gewöhnlicher Gruß. Das heißt, in der Kultur, in ihrer Kultur, war das so, wie sie im Alten Testament sich einander gegrüßt haben mit Shalom, Friede sei mit dir, war es unter den Christen ein normaler Gruß, die Gnade und der Friede des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das war nicht, Herr, lass deine Gnade mit ihnen sein. Der Paulus hat nie gesagt, dass Gott etwas tun soll, sondern was sie damit ausgedrückt haben, dass wir das erleben sollen, was bereits uns gehört, nämlich Gnade und Frieden. Es war so Art wie ein ständiges Erinnerung. Hey, vergiss nicht, die Gnade und der Frieden, die soll mit dir sein. Du sollst sie erleben jeden Tag. Es war eine Erinnerung, dass wir in dem ständig leben sollen. Und es wurde einfach ein Gruß unter den ersten Christen. Ja, ja. Also Paulus hat niemals ausgedrückt, möge Gott seinen Gnaden und seinen Frieden mit euch sein lassen. Hat er nie so ausgedrückt. Sondern wenn er sagt, er sei mit euch, dann bedeutet das, da er es schon getan hat, sollst du das auch erleben. Es sei dein tägliches Erlebnis. Erinnere dich daran. Denk ständig daran. Ja, ich habe eine Aussage und eine Frage. Die Aussage ist, wir brauchen eine Schule des Übernatürlichen und Prophetischen, sorry Schweiz, in Deutschland. Und die Frage ist zum Thema Heilung. Und zwar, wir sollen ja die Gabe der Heilung ergreifen und auch losgehen und heilen. Aber wenn ich Heilung jetzt aber immer mitbekommen habe, dann wird so gesagt, ich sehe eine gebrochene Hüfte oder der Heilige Geist lässt mich dieses oder jenes sehen oder gibt mir dieses oder jenes ein. Verstehe ich das so, dass ich sozusagen nur dann heile, wenn der Heilige Geist mir auch wirklich was zeigt? Oder heile ich auch einfach, weil jemand kommt und mich bittet oder weil ich mich dafür entscheide? Das habe ich noch nicht so verstanden. Ja, vielleicht soll ich irgendwann auch mal ein Buch schreiben über dieses Thema. Und dann, ich glaube nicht, dass wir auf dieser Seite des Himmels je alles verstehen werden, was das Thema Heilung betrifft. Das glaube ich nicht. Das sind zu viele Fragen einfach, die wir unbeantwortet lassen müssen. Aber ich gebe dir ein paar kurze Tipps. Erstens, es ist ein Unterschied, wenn wir für Heilung beten, ob wir für Christen beten oder für Nichtchristen. Und das ist oft der Fehler, den viele machen, dass sie alles in einen Topf werfen. Nämlich, diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Das war im Zusammenhang des Predigen des Evangeliums. Und wenn wir das Evangelium predigen, sind die Zeichen und Wunder eine Bestätigung, dass das Evangelium, das wir predigen, auch korrekt ist. Und auf unserer Schule lehre ich auch darüber, über diese drei Aussagen, Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen. Und das siehst du in der Bibel klipp und klar, dass die immer zusammengehören mit dem Predigen des Evangeliums. Das war eine klare Sache. Und wir wenden alles auf dieselbe Art und Weise an. Wenn wir aber für Gläubige beten für Heilung, trifft diese Aussage nicht zu. Warum? Denn die sind ja schon bekehrt. Ich als Christ, ich muss mir die Heilung annehmen, die gehört mir. Da gibt es Leute, die, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da gibt es Leute, die sind recht bekannte, berühmte Heilungsprediger, Heilungsevangelisten, die weigern sich, für Christen zu beten, die krank sind. Die weigern sich. Die beten nur draußen auf der Straße für die Ungläubigen, wenn sie das Evangelium predigen. Kenneth Hagin zum Beispiel hat selbst gesagt, ganz selten, und Kenneth Hagin war ja der Vater der Lehre des Glaubens und der Heilung, Kenneth Hagin hat gesagt, ganz, ganz selten habe ich für einen Christen gebetet für Heilung, der auch geheilt wurde. Bis sie nicht selbst lernten, ihr Herz zu verändern. He said, until they fixed the problems of the heart. Und genau hier ist das, was viele frustriert. Meinen geistlichen Sohn Matthäus, der ist mit mir herumgereist, der hat hunderte, vielleicht tausende Wunder gesehen. Als er dann seinen eigenen Weg gegangen ist, wo ich ihn auch ermutigt habe, hat er gesagt, ich bete für keinen Christen mehr, der krank ist. Das tue ich nicht mehr. Er muss die Sache endlich selbst lösen. Es gehört ihm. Jesus hat bezahlt dafür. Und ich habe zu ihm gesagt, sei doch nicht so hartherzig. Sei doch ein bisschen freundlich, ein bisschen gütig. Und was ihn so frustriert hat, er betet für 10 kranke Christen und einer oder zwei werden geheilt und 8 nicht, weil die anderen so ein verkorkstes Herz haben. Der Ungläubige, der hat das ja nicht. Zum Ungläubigen gehst du hin und sagst, hey, pass auf, Gott will dir da ein Wunder tun, lass mich mal für dich beten. Der sagt, okay. Und dann ist es dein Glaube, nicht mehr sein Glaube. Und ich habe es sehr oft erlebt, wenn ich meine Hände auf die Kranken gelegt habe, für Gläubige sehr oft erlebt. Ich spürte Kraft aus mir raus und ich spürte, wie sie zu mir zurücksprangen. Und ich sagte, Gott, was ist das? Und er sagte, du hast Glauben zu geben, aber sie haben keinen Glauben zu nehmen. Und ich verstehe dann, dass Leute sagen, okay, ich bete für keinen Christen mehr, die sollen das Problem selbst lösen. Und ich möchte nicht so sein. Aber was ist jetzt einmal eine grundsätzliche Sache für mich, die mir sehr geholfen hat? Jesus heilte jeden, der zu ihm kam. Und die nicht zu ihm kamen, da tat er nur, was er den Vater tun sah. Wenn Leute zu dir kommen, dann sollst du die Einstellung haben, okay, sie sind jetzt gekommen um ein Wunder, ich werde für sie beten. Aber das heißt nicht, dass du dich nicht jeden Tag vom Geist Gottes leiten lassen sollst und sagst, wo geht er hin? Und was ich persönlich erlebt habe, und das sind Debbies Lieblingswunder, da sagt sie immer, die gefallen dir so gut. Wir haben wirklich tausende Wunder gesehen, also wirklich, Leute vom Rollstuhl raus, Augen geöffnet, taube Ohren wieder hören, Knochen, die nicht da waren, sind waren plötzlich da, Tumore verschwunden, wir haben wirklich alles gesehen. Auf der ganzen Welt. Leider in Europa relativ wenig, obwohl wir auch in Europa viel gesehen haben. Aber der Europäer tut sich schon sehr schwer, die Sache einfach anzunehmen, was Jesus gemacht hat. Der tut sich wirklich so schwer dafür, dabei. Aber wir beteten auch in Deutschland für ein Baby, das keine Hüftknochen hatte. Und dann waren Hüftknochen da und das Kind läuft heute, ist 8 Jahre inzwischen. Das war ein Baby und die Ärzte haben gesagt, das Kind wird nie gehen. Aber auf jeden Fall, was ich dann auch gelernt habe, ist Folgendes. Erstens, wenn wir für Christen beten, der muss im Herzen ergreifen und ich bete und ich stimme mit seinem Glauben überein. Erstens, wenn ich für Ungläubige bete, wo ich eine Not sehe und der Ungläubige zu mir kommt, bete ich immer für ihn. Drittens, wenn ich das Evangelium predige, zum Predigen des Evangeliums gehören Zeichen und Wunder und Heilungen dazu. Das ist dann rein meine Aufgabe, die gehören dazu. Wir haben auch die Gemeinde in Österreich so gegründet, raus auf die Straße, die Kranken gesucht zu beten, die bekehren sich und wir gründeten die Gemeinden. Und das Letzte, was noch für mich wichtig geworden ist, nämlich die, wie wir sie nennen, die 9 Gaben des Geistes, obwohl Gaben nicht im Urtext steht, sondern es sind eigentlich Ausdrücke des Heiligen Geistes. Die 9 Ausdrücke des Heiligen Geistes, da ist auch dabei der Ausdruck der Wunderwirkung und des Glaubens und der Heilung. Und Gott ist eben so gut, so toll, so liebevoll, so gnädig, so freundlich, so genial, dass er manchmal eben sagt, der kann gar nichts glauben, mein Kind. Aber weißt was, ich setze jetzt da mal diesen Ausdruck meines Geistes frei und verwende da irgendjemand, der durch diese Gabe jetzt dieses Wunder bringt. Und das habe ich so oft erlebt, dass ich in einem Raum bin und die Gabe des Glaubens, die ist mir freigesetzt. Ich schaue die Leute an und ich sage, hey, du wirst jetzt geheilt. Und die Leute glauben nichts, also nichts. Und dann sitzen sie drinnen die nächsten 2 Stunden. Das gibt's nicht. Na, das glaube ich nicht. Und wir hatten eine Person, die Schulter war steif, also steif. Die ist eine Stunde lang während meiner Predigt. Nein, I don't believe it. Nein, nein. Und Debbie sagt immer, das sind meine Lieblingswunder, wenn der nichts geglaubt hat und trotzdem geheilt wurde. Und das ist eben dann, wenn diese Gaben des Geistes eben durch uns wirksam sind. Und was für mich wichtig geworden ist, Jesus will immer heilen, an dem halte ich fest. Er will, dass kein Mensch krank ist, Punkt, fertig, Schluss, aus. Und an dem, das lasse ich nicht los, da habe ich mich verbissen drinnen wie ein Pitbull. Ich habe noch ein bisschen Zeit, außer ihr müsst nach Hause gehen. Wir machen noch ein bisschen, so 10, 15 Minuten machen wir noch. Wir ziehen ein bisschen über die Zeit. Sagen die Käthe da vorne noch ruhig sitzt, machen wir weiter. Wenn sie nervös wird, weil sie heim muss, dann gehen wir heim. Kann ich lang warten? Ach, die Käthe ist das Süße. 84 Jahre und ist in meinem Mentoring. Stellt euch das vor, lasst sich von einem 61-jährigen jungen Knopf was lehren. Sprecht ja, mal. Meine Frage, beziehungsweise ist eigentlich nicht deine Frage, ich bin ja in einem sehr intensiven Heilungsprozess, wie Sie wissen oder wie du weißt. Und du hast so wunderbar für meinen Arm gebetet und das zeigt so große Wirkung. Heute konnte ich fast nicht daherkommen, weil mein Darm und mein Magen so derart rebelliert haben, dass ich wirklich ja, schon schlecht beieinander war. Und ich wusste aber wieso, wegen den Medikamenten, die ich ja noch nehmen muss, weil ich ja einen Spitalkäfer aufgelesen habe, der aber in meinem Glauben auch getilgt ist. Und jetzt bin ich heute früher gekommen mit Ramona und habe stille Zeit gemacht und habe gesagt, ich möchte jetzt einfach das nächste Wunder erleben. Und auch wenn man medizinisch weiß, dass das wirklich sehr gefährlich ist, habe ich jetzt entschlossen, die Medikamente abzusetzen, diese Antibiotikakur, die ich insgesamt 10 Wochen machen müsste und davon schon fast 6 Wochen gemacht habe. Das wollte ich sagen. Danke dir. Das war keine Frage, du wolltest das... Nicht wirklich eine okay. Frage, aber ich habe es ganz fest auf dem Herzen, dass ich heute früh zum Frühstück habe ich noch genommen und jetzt die am Mittag habe ich schon nicht mehr genommen. Okay. Ich werde immer wieder gefragt, Rainer, du hast gebetet für mich, soll ich die Medikamente absetzen? Und meine Antwort ist immer dieselbe. Handle nach dem Glauben in deinem Herzen. Du kannst dein Wunder erleben gemäß dem Glauben in deinem Herzen, nicht gemäß meinem. Und ich habe noch nie einer Person gesagt, nein, setze sie nicht ab oder ja, setze sie ab. Denn beides ist von meiner Sicht her falsch. Warum? Wenn ich sage, nein, setze sie nicht ab, aber du hast den Glauben im Herzen, dann mache ich deinen Glauben kaputt. Und wenn du keinen Glauben hast, ich sage, ja, setze sie ab, dann wirst du eine Enttäuschung erleben. Drum, ich bin ein ganz riesengroßer Fan, alle Leute zur Mündigkeit hinzuführen. Folge dem Heiligen Geist, hör auf die Stimme des Hirten Jesus Christus, triff die Entscheidung deines Herzens und bleib fest bei dem, was du entschieden hast. Davon bin ich fest überzeugt. Okay, 2, 3 Fragen nehmen wir noch. Ihr seid so tolle Leute, wie ihr jetzt 3 Tage ausgeharrt habt und den kleinen Österreicher zugehört hat, ist schon genial. Hallo, wie heißt du denn? Noemi. Noemi, sprich, meine Liebe. Ich habe eine Frage zu den Geistesgaben. Und zwar ist in 1. Korinther 12, 8 beschrieben, welche Geistesgaben es gibt. Unter anderem auch die Gabe, Kranke zu heilen. Und ich frage mich, kann jeder Christ einfach rausgehen auf die Straße und Kranke heilen? Oder muss man dafür wirklich eine Gabe haben? Sehr, sehr gute Frage. Also, die simple Antwort ist, ja, jeder Christ nicht nur kann, soll auf die Straße gehen und Kranken heilen. Das ist die simple Antwort. Aber ich werde sie ein bisschen besser erklären. Was wir verstehen müssen ist, wie ich schon vorher gesagt habe, das sind 2 verschiedene Sachen. 1. Korinther 12 wurde nicht geschrieben im Kontext des Hinausgehen auf die Straße und Predigen des Evangeliums. 1. Korinther 12 wurde als Anweisung geschrieben, wie ein Gottesdienst ablaufen soll. Müssen wir uns immer daran erinnern. Das heißt, die Geistesgaben haben eigentlich, das Wort Gaben steht nicht drin, aber lassen wir es mal so, weil es jeder so kennt. Die Geistesgaben haben gar nichts damit zu tun, um auf die Straße zu gehen und die Leute zu heilen. Hat nichts damit zu tun. Warum? Die Geistesgaben, das war ein Ausdruck des Heiligen Geistes im Leben der Gemeinde. Wenn ihr zusammenkommt, so habe jeglicher etwas. Wenn ihr zusammenkommt, dann sollen diese Gaben unter euch sein. Das heißt, Die Gabe der Heilung hat damit zu tun, dass wir unter uns als Christen diese Gaben manifestieren, damit andere etwas davon haben und Heilung erlangen können. Jetzt, deine Frage, kann jeder gehen auf die Straße und das Evangelium predigen? Wenn du durchschaust, dann sagt die Bibel im Hebräerbrief, ist eine tolle Bibel, Stelle, wo sagt, dass Jesus Christus als Evangelium hier offenbart wurde mit Kraftzeichen und Wunder oder Krafttaten, Wunder und Zeichen. Das sind drei verschiedene griechische Worte. Und die findest du mehrmals durch das Neue Testament im Kontext des Predigen des Evangeliums. Paulus sagt im 1. Korinther 5, er sagte, als ich zu euch kam, da kam ich nicht mit Menschenweisheit, sondern mit Erweisung der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf die Kraft Gottes. Und wenn du siehst, dass das Predigen des Evangeliums, das war immer begleitet von übernatürlichen Manifestationen. Das heißt, wenn du rausgehst auf die Straße, musst dir bewusst sein, Jesus wird immer dazu stehen, wenn ich das wahre Evangelium predige, und er wird es bestätigen durch Wunder und durch Heilungen. Das ist eine komplett separate Sache von der Gabe des Heilung. Ich gehe nicht auf die Straße und hoffe, dass sich eine Gabe des Heilung durch mich manifestiert. Das mache ich, wenn die Christen zusammenkommen. Wenn ich das Evangelium predige, bin ich mir in dem Augenblick bewusst, so dem, bald ich dem Sünder das Evangelium predige, wird Gott dazu zustehen und der wird geheilt werden. Und wenn wir lernen, diese zwei Sachen getrennt zu sehen, wird es uns viel leichter sein, draußen auf der Straße für die Kranken zu beten. Weil wir im Herzen wissen, der Himmel wartet schon darauf, dass der das Evangelium nicht nur hört, sondern auch sieht. Raus auf die Straße und geheilt die Kranken. Und wir haben eine Spezialistin hier für Fußverlängerung. Ja, wirklich. Barbara, wann fährst du heim? Heute noch? Wenn Leute hier sind mit kurzen Beinen, möchtest du beten für sie? Hör zu, die Barbara, meine liebe Barbara, die habe ich das hier bei dieser Konferenz das erste Mal persönlich kennengelernt. Aber die seit vielen Jahren ist sie eine der treuesten Seelen in unserem Leben. Du immer wieder schickst, immer wieder schreibst, immer wieder. In Daniel hast du sogar Hochzeitsgeschenk geschickt, da hat mich so gefreut. Und der hat sich ja so riesig gefreut, der Daniel. Und weißt du, und die Barbara, die hat so viel erlebt durch Jesus Christus, durch uns. Es war wunderbar zu sehen. Und sie freut sich so riesig, weil Gott sie ganz besonders verwendet, um Beine wachsen zu lassen. Und das ist halt ihre Spezialität, so wie der eine ist plastischer Chirurg, der andere orthopädischer Chirurg, und sie ist eben spezialisiert auf Beinverlängerung. Wir haben hier einen orthopädischen Chirurg, also wenn du Klienten hast, Patienten hast, die kürzere Beine haben, schick sie zu Barbara. Also dann verdienst du ihr weniger, gell? Das sollen wir nicht tun. Aber jetzt Spaß beiseite, wenn irgendjemand hier zwei ungleich lange Beine hat, hier ist die Barbara, steht bitte kurz auf, kommt zur Barbara, die Barbara wird beten für euch und die Beine werden gleich lang sein. Okay. Machen wir noch zwei Fragen. Wenn ihr keine mehr habt, gehen wir heim. Ihr braucht nichts Fragen erfinden. Also ich habe noch eine Frage zu Heilung von christlichen Kindern. Wir kennen Kinder, die sind nicht geheilt bis jetzt. Die Eltern erleben Wunder über Wunder bei Fremden, aber die eigene Tochter wird nicht geheilt. Und wir haben darüber diskutiert, braucht es da die Veränderung des Herzens des Kindes? Kann man das mit Meditation irgendwie die Bilder auf das Herz bringen, dass sie sich geheilt sehen? Was würdest du da dazu uns raten? Ja, sehr, sehr komplexe Frage. Unser eigenes Kind war ja 8 Jahre lang auch sehr, sehr, sehr krank. Grundsätzlich von meinem Verständnis her haben die Eltern die Autorität und die Verantwortung über die Kinder. Das heißt, die Eltern glauben für die Kinder. Das ist einmal die grundsätzliche Voraussetzung. Und es ist viel leichter, und das ist auch meine Erfahrung, es ist viel leichter jetzt für den anderen beten, der krank ist, und zu glauben, als wie wenn es für uns persönlich ist. Wir leiden da irgendwie mehr mit. Und wenn wir so sehr mitleiden, sind wir da emotional mit hineingezogen, anstatt einen simplen Glauben zu manifestieren. Und das ist sehr schwer, als unser Sohn gelitten hat. Es war einer der schwierigsten Kämpfe meines ganzen Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen, zurückblickend, festzubleiben und zu sagen, nein, in seinen Wunden ist unser Christopher geheilt. Das war für mich die Hölle auf Erden 8 Jahre lang. Weißt du warum? Weil wenn der eigene Sohn fast am Ersticken ist und sich und nicht mehr kann, das zerreißt dir das Herz als Vater. Und du fühlst dich so hin und her gerissen. Und von dem her ist es oft besonders schwierig, das stimmt schon. Aber ich habe noch etwas, was mir persönlich wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Sehr viele Krankheiten bei unter uns, unter uns Christen, ich sage nicht, dass es immer der Fall ist, aber sehr viele Krankheiten sind in Wirklichkeit nur das Symptom. Das Symptom einer Wurzel, die wir anpacken müssen. Ich gebe dir nur ein simples Beispiel. Asthma. Asthma ist nach meiner Überzeugung, hoffentlich habe ich jetzt keinen Arzt drin, der mich jetzt da zur Sau macht, macht mir persönlich auch nichts, aber ich möchte den Arzt nicht beleidigen. Nach meiner Erfahrung als Seelsorger, Leiter, christlichen Dienst unterwegs, ist Asthma ganz selten eine körperliche Krankheit, sondern ist Asthma ein Ausdruck, dass etwas nicht in Ordnung ist im Herzen dieser Person. Extrem Sorgen machen, extrem, was weiß ich, alles gleich zu Herzen zu nehmen und so weiter. Und aus diesem heraus kommt dann auch diese Panik und die Lunge macht sich dann zu und wird ständig infiziert. Und von dem her, was ich immer fragen würde, grundsätzlich, wenn das Kind nicht geheilt wird, wenn ich glaube an das Erlösungswerk Jesu Christi, wenn ich feststehe darin, ich würde mir mal die Frage stellen, den Heiligen Geist, Heiliger Geist, gibt es eine Ursache für diese Krankheit meines Kindes? Vielleicht sagt er gar nichts, dann gibt es nicht. Aber wenn zum Beispiel im Herzen dieses Kindes gewisse Fehlverhalten so stark verankert sind, dass das sich dann eben im Körper ausdrückt und in der körperlichen Gesundheit, dann müssen wir an die Wurzel gehen. Da gibt es Kinder mit, was weiß ich, 7, 8, 9, 10 Jahren, die tragen unwahrscheinliche Bitterkeit im Herzen, was der Körper einfach nicht verkraftet. Und von dem her, ich bin sehr überzeugt davon, dass wir vor allem bei chronischen Krankheiten, da sollen wir sehen, was steht hinter der chronischen Krankheit. Was ist mit dem Herz los? Welche falschen Verhaltensmuster werden hier gelebt, dass der sich jetzt zum Körper austobt? Also diese Frage will ich den Heiligen Geist stellen. Aber grundsätzlich, ich persönlich würde nicht loslassen, dass die Heilung gehört auch meinem Kind. Das steht meinem Kind zu. Okay, eine letzte Frage. Der Michael sucht die letzte. Die nehme ich gleich selber. Der Michael stellt die letzte Frage selber. Genial! Ich habe eine folgende Frage. Ich habe oft erlebt, manchmal erlebt, dass die Gegenwart Gottes so überraschend in einen Gottesdienst hineinkommt. Und ich erlebe dann und sehe auch, dass viele Leute das wahrnehmen, dass sie darauf reagieren, dass plötzlich die Anbetung anders wird. Einige beginnen auch zu reagieren, indem sie laut werden, lachen oder verschiedene Manifestationen. Gleichzeitig spüre ich, dass dann aber einigen unwohl wird, wo wahrscheinlich vor allem mit den Manifestationen Schwierigkeiten haben. Und für mich ist das dann so wie die einen wollen Gas geben, die anderen stehen auf die Bremse. Wie gehst du mit sowas um? Der liebe Michael, wenn ich ihn nicht so lieben würde, würde ich ihn jetzt entlassen. Okay, ich war ja bestimmt 2 Jahrzehnte lang auch Leiter, Pastor von Gemeinden und wir hatten dieses Phänomen auch ständig gehabt. Und meine persönliche, wie ich damit umgehe, ist folgendermaßen. Ich habe viel größere Furcht oder Ehrfurcht. Ja, man sagt ja auch die Furcht Gottes. Also ich habe viel größere Furcht davor, den Heiligen Geist einzuschränken, als Gemeindemitglieder zu beleidigen. Mir ist lieber, wenn ich 300 Leute in der Gemeinde habe und der Heilige Geist ist da wirklich hier und er bewegt sich, er manifestiert sich, es wirkt was, ist mir lieber, dass 100 Leute die Gemeinde verlassen und sagen, die sind Schwärmer, die sind verrückt, da will ich nichts mehr zu tun haben, als dass ich den Heiligen Geist betrübe. Den Heiligen Geist zu betrüben möchte ich nie. Ich würde die Leute lehren, das haben wir bei uns auch so gemacht in unseren Gemeinden. Wir haben die Leute gelehrt, dass wenn der Heilige Geist sich manifestiert, dann geben wir ihm Freiheit. Wir tun alles, nur nicht auf die Bremse zu steigen. Du kannst Gott nicht betrüben, du kannst Jesus nicht betrüben, aber du kannst den Heiligen Geist betrüben. Und wenn der Heilige Geist mal betrübt ist, was machen wir dann noch? Dann haben wir einfach ein Programm, dann haben wir nette Lieder, dann haben wir nette Predigt, das war's. Und darum, wenn wir mal verstehen, wie kostbar, wie wertvoll der Heilige Geist ist, aber wie leicht er auch betrübt werden kann, dann, wir haben die Leute gelehrt, betrübt den Heiligen Geist nicht. Und dann habe ich die Leute auch gelehrt, weil was kommt dazu hinein? Das kommt schon das Menschliche hinein. Das heißt, der Heilige Geist wirkt da und dann kommt eben das Fleisch hinein. Und ich habe zu den Leuten gesagt, ich habe lieber 20 Leute, die im Fleisch was manifestieren, als wie ich habe kein Wirken des Heiligen Geistes mehr. Ich kann die Leute, die sich im Fleisch manifestieren, die kann ich lehren. Schau, das war ein bisschen übertrieben. Schau, das war nicht wirklich der Heilige Geist. Das war es, was du, mit denen kann ich reden. Aber wenn der Heilige Geist betrübt ist, mit wem redest du noch? Was machst du noch? Und von dem her, ich bin absoluter Befürworter, dem Geist Gottes Freiheit zu geben und das Volk Gottes eben auch zu lernen, in Ehre, in Respekt zueinander umzugehen, wo eben Leute dann Manifestationen machen, die nicht mehr vom Heiligen Geist sind, dass man mit diesen Leuten einfach redet und sagt, hör zu, in Wirklichkeit, wir verstehen, das war der Heilige Geist, aber wir empfinden einfach, du hast einfach überregiert und damit deinen Bruder auch verärgert und vergrämt und verstoßen. Also so bin ich immer damit umgegangen. Und dann auch, vor allem ist es ja auch so, und das müssen wir uns hier eingestehen, und ich finde das so genial, zum Beispiel, wenn Leute umfallen im Heiligen Geist, der ist noch nie in ihrem Leben umgefallen, die steht wie ein Brett, die steht wie ein Bock, weißt du, und am Anfang hat sie sich dann Gewissensgewisse gemacht, alle fallen, ich nicht. Und ich finde das ja so genial von Gott. Was finde ich so genial? Er liebt mich und spricht meine Sprache. Und er erlaubt mich am Boden zu herumschweben und zu zittern und was weiß ich und dem anderen erlaubt, zurückzustehen. Und er lebt den Geist Gottes so. Wie wir reagieren auf den Geist Gottes, hat er mit uns zu tun, nicht mit dem Geist Gottes. Und solange wir den Leuten die Freiheit geben und sagen, hör zu, wenn du nicht spürst, ist okay. Aber steh nicht dem Geist Gottes im Weg. Ich hatte einmal, wir haben das so oft erlebt, zum Beispiel, wenn ich für Leute bete, ich lege nie Druck auf die Leute. Nie, nie, nie, nie, dass jemand umfällt. Nie, nie, nie, nie, nie. Ich stehe immer auf Distanz. So etwas, wenn berühren, dann gerade mal berühren. Wir waren da in einem Meeting in Graz vor vielen, vielen, vielen, vielen Jahren, am Anfang unserer Ehe. Und ich betete für eine ganze Reihe Leute. Und das war auch so, weißt du, so die Manifestation des Geistes Gottes. Und bumm und bumm und bumm. Die krachten nur so zu Boden. Und ich habe niemals Fänger erlaubt. Fänger habe ich immer in die Wüste geschickt. Ich habe gesagt, wenn der Heilige Geist sie umschmeißt, bist der Heilige Geist dafür verantwortlich. Nicht ich. Und wir hatten eine Frau, Debbie weiß es, die stand vielleicht 3 Meter weit weg von mir. Die knallte zu Boden mit dem Kopf auf eine Metallkante in Lissabon. Gekracht hat, die hatte nichts. Die hatte nichts, keine Schramme, gar nichts. Die lag, schwebt in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und darum, wenn wir zum Beispiel mal die Fänger ausräumen, dann hast du die ganze Manifestation des Fleisches, hast du dann eh nicht mehr. Weil jeder weiß, wenn ich mich selbst umschmeiße, dann kracht's. Schmeißt sich keiner mehr um. Und darum, ich habe immer gesagt, weg mit den Fängern, her mit dem Heiligen Geist. Aber einmal habe ich das gleiche Problem. Ich habe, als wir in Graz waren, der hat für die Leute gebetet und sie sind immer rückwärts gefallen. Und ich habe gesagt, oh Gott, ich habe das so satt, die Leute lassen sich immer fallen. Gott, das ist sicher nicht von dir. Gott, wenn das von dir ist, warum lässt du nicht die Nächste vorwärts fallen? Ja, how much does she think she weighs? Mindestens 130, 140. Ja, und der nächste Frau, sie war, ja, 130 Kilo, eine ganze große Frau. Und Reinhard kommt und betet für sie und sie fällt auf ihn. Und er fällt und sie ist auf ihn gelegen. Und er sagt, oh Gott, Entschuldigung, Gott, es ist von dir, es ist von dir, es tut mir leid, es ist alles von dir. Und 2 Stunden später sitzen wir im Auto und ich lag am Boden begraben unter 130 Kilo Dame und erstickte fast an ihren Busen, für welche man Zirkuszelte brauchte als BH. Wirklich, die krachte auf mich, riss mich zu Boden und lag auf mir und ich kam da nicht mehr raus. Und wir sitzen dann 2 Stunden später im Auto und fahren nach Hause. Meine Frau sagt, Liebling, ich muss dir was bekennen. Und ich sagte, was denn? Weißt du, die Frau, die dich da niedergerissen hat und begraben hat unter ihr, das war ich. Weil sie einfach gedacht hat, es war alles im Fleisch. Aber ich habe ihr kaum berührt. Ich ging ja auf 2 Zentimeter, 5 Zentimeter Distanz. Und die Debbie hat sich gedacht, Fleisch, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Wenn das wirklich von dir ist, Geist Gottes, warum fliegen die nach vorne? Und bäm. Also so gehe ich damit um. Meine lieben Freunde, wenn ihr noch, da werden schon Füße verlängert da drüben. Wenn ihr noch Bücher habt zum Unterschreiben, ich gehe nach rüber zum Tisch. Ich bleibe noch etwas hier und ich danke euch. Ich weiß nicht, wann ich zurückkomme in die Schweiz, das weiß ich nicht. Aber ich komme ganz bestimmt wieder zurück, weil ich einfach weiß, dass hier Gott etwas getan hat, Gott etwas geschaffen hat. Wie gesagt, ich bin absolut nicht jemand, der Predigteinladung sucht. Im Gegenteil, ich habe in meinem Computer 230 E-Mails, alle mit Bitten, wohin zu gehen, auf einer Konferenz zu predigen und alle sind Absagen. Ich gehe auf keine Konferenz mehr, ich predige auf keiner Konferenz, ich mache das nicht mehr. Ich habe das jahrzehntelang gemacht, von 60.000 bis klein und der Herr hat zu mir gesagt, klipp und klar, Reinhard, diese Zeit deines Lebens ist vorbei. Jetzt gibst du dein Leben den Kindern in Brasilien, jetzt gibst du dein Leben der Schule, des prophetischen Übertürlichen, dem Mentoring und dem deutschsprachigen Bereich. Und daher bin ich hier. Meine Assistentin ist angewiesen, jede Predigtanfrage, die kommt, ist eine automatische Absage. Da ist sie angewiesen. Ich habe auch gar nicht die Zeit dazu. Also ich bin nicht hier, weil Reinhard eine Konferenz zum Predigen braucht. Absolut nicht, die braucht er nicht. Ich bin hier, weil ich weiß, dass es ist jetzt mein Kyrus-Moment, meine Zeit, wo Gott mich im deutschsprachigen Raum verwenden wird. Ich bin dankbar, dass ich hier in der Schweiz sein dürfte. Für viele von euch, die gekommen seid, denn wenn ihr nicht hier wäre, was würde ich hier tun? Darum bin ich wirklich sehr dankbar für euch. Michael, danke. Es war beeindruckend, mit welcher Liebe, mit welcher Hingabe, mit welcher Freundlichkeit ihr das gemacht habt. Du kanntest mich hier gar nicht. Ich hätte ja irgendwas machen können. Du öffnest uns das Gebäude, euer Herz, nicht nur das Gebäude, auch euer Herz. Und ich muss wirklich sagen, wir waren tief berührt von eurer Liebe, von eurer Aufrichtigkeit, von eurer Offenheit, von eurer Gastfreundschaft. Danke, danke, danke an euch und das Team. Und danke an die vielen Mitarbeiter, die mit CETA so hart gearbeitet haben, organisiert haben, die sich so viel Mühe genommen haben. Und zuletzt, aber nicht das Mindeste, Herr Jesus, wie können wir dir genug danken für alles, was du bist und was du getan hast und was du tust? Oh, unser Herr, geliebter Herr, dir gehört Ehre für alle Ewigkeit und Ewigkeit und Ewigkeit. Herr, wir danken dir, dass du die Menschen zusammenführst. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Menschen zusammen verknüpfst, wo du das Zentrum bist, wo nicht deine Lehre das Zentrum ist, wo nicht deine Offenbarung das Zentrum ist, wo nicht die Erkenntnis das Zentrum ist, sondern du als die Person, die wir über alles lieben und ehren und schätzen und vor dir verneigen und verbeugen wir uns, Herr Jesus. Du bist der Herrlichste, der Größte. Und Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast und geopfert hast, damit wir heute erleben können, wie gütig und wie freundlich du doch bist. Und Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass wir ein Teil sein dürfen von dem, was du hier auf dieser Welt tust. Möge das Lamm, welches geschlachtet wurde, seinen Lohn empfangen für das Opfer, das es gebracht hat. Herr Jesus, ich bitte dich so sehr, dass alle von uns ständig dir den Lohn bringen, für den du dein Leben geopfert hast. den Lohn einfach unser eigenes Leben und das Leben von vielen anderen Menschen. Herr, lass uns alle Menschen so sehen, wie du sie siehst. Mit deinen Augen der Liebe, mit deinen Augen der Barmherzigkeit. Vater, lass uns niemand mehr sehen, so wie wir ihn im Fleisch sehen, sondern dass wir immer alle Menschen mögen, doch sehen und erkennen, wie du sie siehst. Vater im Himmel, wir danken dir, dass hier so viele Menschen sind, hunderte Menschen, Herr. Möge jeder von uns ein Kanal werden, deiner Liebe, deiner Güte und deiner Freundlichkeit, damit die ganze Welt doch erkennen möge, wie gütig unser Herr ist. Und die Erde soll erfüllt werden mit der Erkenntnis des Herrn, wie die Meere bedeckt sind vom Wasser. Herr, das ist unser tiefes Verlangen und unser Schrei im Herzen, dass die Erde doch erkennen möge, dass Jesus derjenige ist, den sie suchen und nach dem sie sich sehnen. Und Vater, ich danke dir, dass du mir diese Ehre gegeben hast, diesen wunderbaren Menschen hier zu dienen. Vater, ich danke dir, dass du mich würdig erachtet hast, dem deutschen Volk etwas von dir weiterzugeben. Vater, danke, danke, danke. Mögen wir alle ständig dir all unser Lob zur Verfügung stellen und dir geben, Herr. Denn es gebührt nur dir, einzig und allein. Vater, danke. Und Vater, wir danken dir, dass jeder von uns geschützt ist, weil wir in dir sind. Geliebt sind, weil wir in dir sind und angenommen sind in dir. Vater, wir danken dir. Bring uns doch alle zur Reife her, zur wahren Mannesreife in Christo Jesu, damit wir Menschen sind, die in Reife stehen, damit wir gefüllt werden mit der Erkenntnis deines Willens, in aller Weisheit und geistlichen Offenbarung. Herr, damit wir alle würdig wandeln für dich. Herr, damit wir alle ständig wachsen in der Erkenntnis von dir, ständig Frucht bringen in den Werken, die du für uns vorbereitet hast. Und damit wir gestärkt werden, Herr, mit aller geistlichen Macht, für alle Ausdauer in Freude. Und dafür danken wir dir, Herr, dass das uns gehört. Vater, wir lieben dich und wir danken dir für diese herrlichen 3 Tage. Amen. Amen. Amen. So, noch ganz kurz, das waren 3 herrliche, wunderbare Tage. Für mich hat sich das angefühlt wie Familie.